herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncast, diesmal die Nummer 241. So macht man neugierig. Ja. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, mich hat's erwischt. Ja. Und das bedeutet heute Not-Podcast. Also bitte nicht sehr enttäuscht sein, wenn es nicht ganz so lange geht. Oder wenn ich mal noch mehr als sonst irgendwelchen Mumpitz laber. Ja. Das liegt daran, dass ich nicht ganz so fit bin. Aber natürlich ist Ausfalllassen eines Podcasts keine Option. Und deswegen habe ich auch trotz aller widrigen Umstände ja, recherchiert für diese Woche unter anderem das Thema die neue Pebble-App und die daraus resultierenden Verbesserungen und dann natürlich auch wieder die News, ja. Interessantes bei Oxygen OS zum Beispiel. Und auch in der Community war wieder was los. Und natürlich die App der Woche ist auch dabei, klar. Ich komme mal zu dem Thema heute. Pebble, beziehungsweise die Pebble App, bringt Android Wear Replies jetzt auf die Pebble-Plattform. Ja. Also wer es noch nicht weiß, Pebble ist ja eine Smartwatch, die mit Android Wear eigentlich so nichts zu tun hat. Entsprechend laufen da drauf natürlich keine Android Wear Apps. Und das wird sich auch nicht ändern, ja, bei diesem Modell. Aber was interessant ist, und zwar mit Android Wear ist ja im Google-System einiges eingeführt worden, um Benachrichtigungen an die Android Wear Watch zu schicken, also an verschiedene Watches. Das geht zum Beispiel über sogenannte Replies, ja, bis hin zum richtigen Schreiben von einem Text, ja. Letzteres ist da jetzt noch nicht implementiert, aber man kann wie bei Android Wear, also beantworten, Nachrichten beantworten. Geht dann zum Beispiel so, also wenn man von Hangout beispielsweise eine Nachricht bekommt, dann bleibt einem die Option Reply oder eben Antworten und wenn man das dann tut, dann gibt es eine Auswahl erstmal an Standardphrasen und auch an jede Menge Icons, die vorhanden sind. Zusätzlich kann man auch 5 eigene Benachrichtigungen in der Android, in der Pebble App, ja, in der Pebble Android App festlegen, die man dann eben auch auswählen kann und das kann dann alles Mögliche sein. Ja, also das heißt zum Beispiel, man bekommt eine Nachricht, hallo, wie sieht's aus? Und man ist gerade unterwegs und kann jetzt nicht groß am Handy rumtippen, dann kann man mit der Pebble jetzt auch antworten, zum Beispiel bin gerade unterwegs, melde mich später, ja, zack, bumm. Oder einfach bei kurzen Antworten und Smiley, man muss also nicht mehr sein Tablet oder sein Smartphone rausholen dafür, um zum Beispiel bei Hangouts zu antworten. Das gilt übrigens für alle Apps, die Android Wear unterstützen. Ja, ich habe da schon gelesen, ja toll, ja, bei Hangouts, ja, pff, und weiter. Nein, das ist für alle Apps, die eben Android Wear unterstützen. Ja, und dazu zählt zum Beispiel auch Google Mail, natürlich auch SMS, wobei es da bei Pebble sowieso schon Möglichkeiten gab. Eben dann das Hangout. Auch interessant sind zum Beispiel die Sachen wie dann, ja, auch da kann man etwas als erledigt markieren, beispielsweise bei Inbox. Das geht über die App jetzt auch das sehr schön. Insgesamt gesehen muss ich sagen, ist das eine große Erweiterung, ja. Die Pebble App 2.3 auf Android zusammen mit der Firmware, ich glaube 1.9 oder Moment, da muss ich gerade mal schauen, es könnte auch 2. irgendwas sein. Ja, die Firmware. Das ist eine Sache. Ja, 2.9 natürlich, ja. Firmware 2.9 auf der Pebble und App 2.3 auf Android und damit ist dann alles im Lot. Kann man das alles so machen? Ja, gar nicht schlecht. Und eine großartige Erweiterung, würde ich mal sagen. Das heißt, Pebble schaut da schon, dass sie jetzt den Android-Wear-Zug nicht komplett verpassen. Und dementsprechend interessant ist dann natürlich auch, was hier gezeigt wurde dann auf der Webseite von Pebble, ja, da läuft nämlich momentan ein Countdown. Da läuft morgen, also am Dienstag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit ab. Und da kann man natürlich jetzt schon mal gespannt sein. Die Gerüchteküche brodelt wie verrückt natürlich, klar. Die einen sehen da schon die Ankündigung einer Android Wear Watch von Pebble. Die anderen sagen, ja, das wird eine normale Pebble Watch, aber mit Farbdisplay und weitere Integrierung. Man darf nicht vergessen, es wurde auch angekündigt, dass es eine neue Art von Oberfläche geben soll für Pebble, die also jetzt sich überhaupt nicht orientiert an momentan vorhandenen UIs, weil eine Uhr eben eine Uhr ist und kein Smartphone. Ja. Auch damit könnte es was zu tun haben. Oder es ist einfach nur ein, ja, was weiß ich, eine neue Software, wobei das natürlich unwahrscheinlich ist, weil ja erst vor kurzem die neue Software veröffentlicht wurde. Aber dennoch, es muss nicht unbedingt eine neue Uhr sein. Ja. Außerdem ist auch die Frage, wenn das wirklich eine neue Uhr sein solle, wie kann dann die einfach so aus dem Ärmel geschüttelt werden? Also ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber dennoch, der Countdown macht natürlich super neugierig, ja. Und morgen um 16 Uhr werde ich natürlich gucken, was da los ist, ob da schon Sachen dann zu sehen sind, was es damit auf sich hat. Es kann ja auch nur eine Ankündigung sein für eine neue Pebble Watch, ja. Aber natürlich noch kein fertiges Produkt. Davon gehe ich auch mal aus. Oder es hat eben was mit dieser speziellen Software zu tun, mit dieser speziellen UI, wo Pebble daran arbeitet eben. Also, auf jeden Fall, so macht man die Leute neugierig bei Pebble. Und ja, damit komme ich auch gleich mal zu den News. Ihr seht also, das Thema war relativ kurz. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu den Android Wear Replies. Was das für eine Dimension ist, das könnt ihr mal auch auf der Seite sehen. Das ist also schon, da wurde die Pebble schon um einiges aufgewertet. Das sollte man nicht, Entschuldigung, unterschätzen. Ich selbst habe ja genau für diese Funktion vorher das Notification Center benutzt. Das hat auch noch ein paar Funktionen mehr. Da ist es übrigens auch möglich, richtig zu schreiben. Ja, also jeden beliebigen Text zu schreiben auf der Pebble. Ja, das ist tatsächlich so. Wenn ihr so eine Android Wear Nachricht eben bekommt. Aber ich hab's halt mal gern offiziell und auch aus gutem Grund, weil Speicher und Rechenleistung ist da immer ein Knackpunkt. Ja, Speicher ist viel zu viel schon in Benutzung und deswegen jedes Programm, auf das ich verzichten kann, ist natürlich genau richtig für mich. So, jetzt habe ich natürlich den schönen Übergang total verspielt, ja. Ne? Der Countdown bei Pebble macht ja, wie gesagt, neugierig, ne? Und neugierig macht auch die Meldung bei OxygenOS, also bei OnePlus, dass da das halbe Entwicklerteam von Paranoid Android ist. Paranoid Android ist so ein alternatives Custom ROM. Ja, wenn man so will. Oder sogar ein alternatives Android-System. Und die Hälfte der Entwickler wurde jetzt angeworben von OnePlus. Das dürfte sicherlich sehr lukrativ sein für diese Leute. tja, ob gut oder schlecht, das ist so eine Sache. Paranoid Android ist ja als Custom ROM nie so richtig abgehoben, also noch nicht mal annähernd der Bekanntheitsgrad wie jetzt zum Beispiel Cyanogen. Und deswegen denke ich, kann ich auch verstehen, dass dann einige Entwickler jetzt vielleicht sagen, nur Moment mal, dieses OxygenOS, das wird, da wissen die Leute jetzt schon mehr darüber vom Namen, das ist jetzt schon bekannter innerhalb von kurzer Zeit, als Paranoid Android in Jahren Entwicklung wurde. Und das ist natürlich eine Chance für jeden Entwickler. Vor allem hier mit diesem OxygenOS ein Replacement für Cyanogen zu haben, ja, also sozusagen die Konkurrenz. Und das natürlich bei einem kommerziellen Produkt, bei einer Plattform, die eben jetzt tatsächlich eingesetzt wird im normalen Markt. Das ist doch nicht schlecht. Es wird jetzt auch hier mal endlich mal erwähnt bei diesem Artikel, dass es auch Streitigkeiten gab von OnePlus mit Cyanogen. Und nicht nur mit OnePlus gab es Streitigkeiten, sondern zuletzt auch mit der Open Source Community. Da sind die Vorstellungen doch momentan ziemlich weit auseinander. Und spätestens seit diesem Exklusivvertrag mit Micromax in Indien weiß man, dass Cyanogen Mod mittlerweile auch nicht mehr das Vorzeigeprodukt ist von freier Software. Und klar, dass OnePlus hier reagieren muss und damit jetzt eben OxygenOS bringen wird. Und man kann wirklich gespannt sein darauf, was da auf die Beine gestellt wird. Ich denke, OnePlus hat die Möglichkeiten dazu, das vernünftig zu machen. Und ja, OxygenOS könnte vielleicht eine gute Alternative werden, ja, aber das müssen wir mal jetzt weiter beobachten. Aber es ist schon mal gut, dass sie Entwickler haben, die scheinbar ihr Handwerk auch verstehen. Ja, Samsung ist beliebt. Tja, das geht von einer Umfrage hervor. Aus einer Umfrage hervor. Sagte ich Umfrage? Nein, das ist durch die Übersetzung ein bisschen blöde. Und zwar ist das ein Marktforschungsinstitut, The Harris Poll nennt sich das. Es ist eine Umfrage, aber eben in geordneten Bahnen. Und da werden immer wieder Firmen in verschiedenen Kategorien eben bewertet. Und da ist jetzt Samsung deutlich an Apple vorbeigezogen. Nummer 1 ist übrigens Wegmans Food Markets, die beste die beste Reputation hat diese Marke. Okay. Zweitens Amazon.com, drittens Samsung, ja, und dann auf Platz 9 Apple und auf Platz 10 Google. So sehen also diese Verbraucher, die da befragt wurden, eben die Sympathien verteilt. Sehr interessant auch. Naja. Tja, Umfragen zur Beliebtheit, die braucht VLC nicht. VLC mit Abstand der beliebteste Video- oder allgemein Multimedia-Player, eigentlich auf fast jeder Plattform. Ja. Und das wird jetzt bald noch beliebter werden, das Teil, denn VLC bietet jetzt auch Chromecast-Unterstützung an. Ab der nächsten Version soll es soweit sein, VLC mit Chromecast-Unterstützung, was das genau bedeutet, ja, das ist natürlich die spannende Frage. Klar, von einem Android-Gerät aus Video jetzt an TV zu schicken, ist, sag ich mal, nicht mehr das große, die große Magie. Das geht mittlerweile über viele Systeme recht ordentlich. Was viel interessanter wäre, wäre zum Beispiel VLC auf dem Desktop eben auf den Fernseher zu streamen via Chromecast. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Somit könnte man viele Inhalte, die man sich vorher am Computerbildschirm angucken musste, jetzt auch im großen Fernseher anschauen. Und das wäre auf jeden Fall mal schon eine ganz tolle Sache. Und ein weiteres Verkaufsargument für einen Chromecast. Ja. Genau das ist nämlich das, was dieses kleine, ja, ich sag mal, kleine, dumme Gerät, ja, hat ja nicht viel Leistung selbst, dann aber eben interessant und nützlich macht, dass eben von verschiedenen Quellen her das Teil genutzt wird, um etwas dann zum Beispiel auf dem Fernseher zu zaubern. Ne? Das ist ja der das Hauptding da. Ja. Der Nexus Player wird ja viel komplizierter sein, wird auch viel mehr Funktionen haben, aber wird natürlich auch teurer sein. Das ist ja klar. Aber trotzdem interessant, was eben Chromecast alles so dann machbar ist, weil wenn VLC auf Chromecast streamen kann, dann kann man fast alles angucken, was es an Videoformaten gibt vom Computer auf den Fernseher. Das ist ja der Hammer. Ja, Motorola, nein, halt erstmal Videos mit der Twitter-App. Twitter macht gerade große Werbung, hat mir auch schon hier ja Mails geschickt, spammen mich hier momentan sowieso zu. Und zwar gibt's jetzt hier diese Möglichkeit, direkt mit der Twitter-App Videos einzustellen. Ja, und die auch zu bearbeiten, zumindest mal ganz grob, ja, zu bearbeiten. Das hört sich alles sehr, sehr schön an. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu benutzen, weil wenn ich diese App installiere, dann kommt die ja sofort wieder runter. Ich mache also Twitter nur gelegentlich und dann auch nur über die Web-Oberfläche auf dem Handy. Aber interessant, diese Funktion, da braucht man natürlich dann eben diese App dazu, um das zu verwirklichen. Ja, und ansonsten denke ich mal, wird das wieder viele, viele Leute dazu animieren, Videos einzustellen. Ich hoffe, die Qualität wird dabei auch berücksichtigt. Also bitte stellt nicht irgendwelchen Kram ein. Davon gibt es schon so genug. Habe ich befürchtet, das wird sich nicht vermeiden lassen. Noch mehr Kram im Twitter-Feed. Wobei, naja, gut. Schlimmste sind die App-Replies. Komme ich nicht mehr nach. Ja, der Motorola-Chef weist die Kritik zurück. Jeder soll sein eigenes Phone haben. Und zwar Jonathan Ive, ja, der Designer bei Apple, hat mal wieder gezeigt, wie arrogant jemand sein kann, indem er geantwortet hat auf die Vorstellung von Motorola oder auf die Aussicht von Motorola, dass bald eben jeder sein Handy quasi so machen kann, wie er das gerne hätte. Ja. Und Ive sagt dazu, das untergräbt ja die Verantwortung als Designer. Ja, das heißt, die Leute haben gefälligst das zu kaufen, was ich als Designer denen vorschmeiß. Ich weiß nicht, ob das noch an Arroganz zu überbieten ist. Auf jeden Fall hat der Motorola-CEO dann gleich auch wieder reagiert und gesagt, dass er denkt, dass also dass wir denken, sagt er sogar, dass der Endverbraucher direkt involviert sein soll in den Prozess des Designen von diesen Produkten, ja, und deswegen werden sie auch die komplette Produktreihe verfügbar machen und sie werden einen komplett gegenseitigen Kurs wie Apple einschlagen, ja. Das heißt, während Apple schönes Standarddesign ist, ja, und sich die Leute halt dann können da damit angeben, ja, so von wegen, ja, wir haben das super Design von einem super Designer, ja, bei Apple hier, guck mal, ne, super, das Millionen andere vielleicht auch haben, kann man dann hier an mehr Individualität ins Handy bringen. Und wie frech muss man eigentlich sein, den Leuten Individualität abzusprechen? Was interessieren mich Designer? Designer können von mir aus auf den Mond gehen, ja. Das ist mir vollkommen wurscht. Das Ding muss funktional sein. Und wenn das doch so aussehen kann, wie ich das gern hätte, ja, wunderbar. Dann sieht vielleicht das Handy XYZ nicht aus wie ein iPhone, was weiß ich, irgendwas, sondern wie ein gescheites Telefon, ja. Also, darauf warte ich. Inwieweit es da natürlich, geht diese Design-Einflüsse, ja, das wird sich dann natürlich noch zeigen. Also es ist vermessen zu glauben, dass man sein Handy da richtig designen kann, ja, aber es wäre durchaus möglich, dass man vielleicht von verschiedenen Faktoren eben auswählen kann und dann damit am Ende hunderte, vielleicht sogar tausende verschiedene Möglichkeiten hat, wie das Handy dann letztendlich aussehen kann, wenn auch eben dann ja so grob halt, ja. Also ich finde es nicht schlecht und das bringt Motorola-Telefon natürlich wieder auf das Radar, wenn man das hier nach seinen Vorstellungen beeinflussen kann. Ja. Also mit dieser Rückschale alleine, das sage ich gleich, damit lockt man mich nicht hinterm Ofen hervor. Also eine andere Rückseite, ja, das ist mir sowas von wurscht. Nein, wenn man das Design ändern kann, ja, dann ist es schön. Dann wird's gut. Und vielleicht auch so ein paar Rallye-Streifen drauf. Ja, genau, das ist so cool. Ja, Sony. Die haben mit Handys momentan ganz andere Probleme. Und deswegen überlegen die etwas, was unglaublich ist. Die spielen offenbar mit dem Gedanken, die Handysparte und die TV-Sparte loszuwerden, einzustellen, beziehungsweise zu verkaufen. In der Tat, und ja gut, ich meine, das mit der Mobilsparte, da gab es ja schon vorher Gerüchte. Da scheint aber was dran zu sein, weil Sony eben nicht zufrieden sein kann mit den Umsätzen ihrer Geräte. Die investieren da ziemlich viel Geld und die Handys sind eigentlich ziemlich gut, aber die Verkaufszahlen lassen stark zu wünschen übrig, weil, ja, warum denn eigentlich genau? Und offenbar kann auch Sony diese Frage nicht mehr richtig beantworten, sicher beantworten und überlegt deswegen, um eben die Profite zu maximieren, die Telefonsparte und auch die Fernsehsparte, die sich auch nicht mehr rentiert, abzustoßen. Jetzt muss ich natürlich schon sagen, also Fernsehen ist ja für Sony besonders groß. Mobilfunk, okay. Aber wenn jetzt TV und Mobilfunk geht, ja, was bleibt denn da für Sony noch im Unterhaltungselektronikbereich? Nur noch die PlayStation. Ja, und das ist auch ein gewisses Risiko, alles hier auf eine Karte zu setzen. Ich bin schon überrascht, ja, die Vaios, also die Laptops, sind ja auch verschwunden, sozusagen eingestampft worden, beziehungsweise verkauft worden an anderen Anbieter, aber jetzt muss man natürlich mal schauen, was bleibt denn dann von Sony noch übrig? Ist schon ziemlich hart. Ich weiß nicht, ob das Kazuo Hirai, der Sony CEO, da auch tatsächlich jetzt durchdacht hat. Und nur um diese Zahlen bis 2018 zu erreichen, da will nämlich Sony um einiges mehr Gewinn machen. Ob das dann der richtige Weg ist, ja, um die 4 Milliarden da Gewinn da einzuspielen, ne? Keine Ahnung. Werden wir mal schauen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, von Sony bleibt da nur noch so ein Gerippe übrig. Ja. Und die PlayStation ist der Kopf davon. Und wehe, wenn der Kopf weg ist, dann ist Sony weg. Irgendwie wäre unglaublich. Aber heutzutage ist ja nichts mehr undenkbar, ja, beispielsweise auch, dass es war auch nicht mehr undenkbar, dass man daheim eine Steckdosenleiste hat mit was weiß ich, wie viele USB-Netzteilen, bei alle nur einen einzigen Effekt haben, nämlich ein USB-Gerät zu laden, das heißt Handy, Smartphone, also Smartphone, Tablet oder MP3-Player etc. Ich habe damit jetzt mal Schluss gemacht und habe mir endlich so ein Gerät geholt, einen USB-Lader mit mehreren Ports dran. Ich habe mich für die 4-Port-Variante entschlossen. Es gibt aber noch eine 8-Port-Variante. Und das heißt, es wird nur noch eine Steckdose benötigt und ich kann 4 USB-Geräte gleichzeitig damit laden. Dabei handelt es sich um ein recht günstiges Gerät, RAV Power USB Charger RPU-C07. Das Teil hat beim großen Online-Händler gerade mal um die 13 Euro gekostet. Hat zweimal 2,4 Ampere Ladeanschlüsse und zweimal 1,2 Ampere Ladeanschlüsse. Das war mir, Entschuldigung, sehr wichtig, dass eben auch zwei Ports Minimum da sind, wo richtig Power haben, um Geräte schnell und effizient laden zu können. Das ist nämlich so eine Sache mit diesem Quick Charge. Ja, ihr kennt das vielleicht. Oftmals ist es einfach nur stärkere Netzteile. Die Geräte selbst kontrollieren das ganz gut, wie stark das geladen werden kann, darf, und regulieren das dann, dass es also nicht hier anfängt zu fackeln. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es bei diesem Ladegerät hier auch einen sogenannten Smart Charging-Funktion. Ja. Also angeblich erkennt der Anschluss, die beiden Anschlüsse 2,4 Ampere, wie viel Strom das Gerät aufnimmt und lädt dann entsprechend oder reguliert dann entsprechend die Leistung herunter, was natürlich auch dem Stromverbrauch zugutekommt. Überhaupt ist es wesentlich effektiver, hier bei diesem Ladegerät, dass nur noch ein einziges Gerät, quasi ein Transformator, betrieben wird. Im Gegensatz zu einer ganzen Steckdosenleiste voll, denn da könnt ihr mal gucken, manche Netzteile sind oder haben im Leerbetrieb ein richtig hoher Verbrauch. Ja? Und deswegen ist es auf jeden Fall mal günstiger für den Stromverbrauch, wenn nur ein einziges Gerät, ein einziger Transformator dort dranhängt. Ja, die Tests sind einwandfrei, da kann man nichts sagen. Lädt tatsächlich so schnell, da sind tatsächlich 2,4 Ampere vorhanden. Das stärkste Netzteil, was ich habe, sind 2,5 Ampere. Das ist für das Pipo-Tablet. Lässt sich aber hier optimal laden. Ich habe sogar ein extra ein Adapterkabel dafür gefunden. Ja, wer sich dafür interessiert, dann schreibe ich das gern. Nach was er da suchen muss. Oder ich schicke ihm auch den Link von Amazon. Aber das ist nämlich so ein Spezialanschluss, ja, damit man nicht über die USB-Schnittstelle gehen muss, weil die hinter an der Klappe ist. Ja. Und von daher lädt alles wunderbar, alles perfekt. Angegeben übrigens bei dem Teil ist, dass Samsung-Tablets nicht geladen werden können damit. Warum? Das bleibt ein Geheimnis, das wird nicht erklärt, aber tja, erwähnen wollte ich es eh mal. Tja. So, und dann gibt es noch YouTube-Apps, YouTube-App für Kids. Ja, in den USA kommt die jetzt heute raus, müsste eigentlich schon verfügbar sein. Und damit wird eine YouTube-App angeboten, die speziell für Kinder gedacht ist, entsprechend nur Inhalte sind, die eben von verschiedenen Organisationen als kindtauglich eingestuft sind. Da muss ich sagen, da kann ich verstehen, wenn die, falls die nicht zeitgleich starten sollte hier in Europa, denn hier sind die Anforderungen natürlich ganz, ganz anders. Während in den USA ja Katy Perry noch nicht mal mit Minirock auftreten darf in der Sesamstraße und sich daran eben die Leute stören, ist es da offenbar kein Problem, dass waffenstarrende ja, Szenen absolut problemlos sind, die wiederum bei uns absolut unmöglich sind für unsere Jugendschützer. Damit ist natürlich klar, dass diese Organisationen, die dafür verantwortlich sind, die das auswählen, auch dann für den entsprechenden lokalen Markt die Sachen heraussuchen. Das ist sehr wichtig. Denn nichts ist schlimmer, als wenn jetzt eine App sagt, okay, das ist für Kinder und dann ist auf einmal in der App Sachen drin, die eben so ganz und gar nicht für das eigene Verständnis für Kinder geeignet sind. Ja, und dieses Verständnis ist nun mal ganz, ganz unterschiedlich in den einzelnen Ländern und deswegen denke ich, muss da Google auch speziell für die einzelnen Märkte auch dann Organisationen finden, die dann das auswählen, dieses Zeug. Ja. Naja. Tja, ob das so ganz gut ist, allgemein gesehen oder nicht, ist natürlich die Frage. Der einen Seite ist klar, die Eltern wollen natürlich schon, dass die Kinder nicht unbedingt an solchen Content rankommen, den es nun mal leider gibt bei YouTube. Da sind ziemlich derbe Sachen dabei. Entschuldigung. Aber naja, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was uns diese Organisationen dann noch erlauben, unseren Kindern ansehen zu lassen, ja. Vielleicht, das muss man deutlich beobachten, ja. Nicht, dass am Schluss noch irgendwelche politischen Ansichten auf einmal ausgefiltert werden. Ja, nur weil es vielleicht nicht der Firma so passt. Ja. Also ich meine, diese Unterstellungen stehen ja immer im Raum, ganz klar. Und die sind teilweise auch berechtigt. Ja, teilweise unberechtigt, aber das muss man natürlich stark kontrollieren. Auf jeden Fall geht ein Faktor Freiheit weg damit, logischerweise. Umso besser ist, dass Google hier den Weg gegangen ist mit einer eigenen App. So kann dann der besorgte Familienvater die Haupt-YouTube-App einfach sperren, löschen, also disablen, so dass sie nicht mal auftaucht. Und dann eben die YouTube-Apps for Kids installieren und dann kann man sicher sein, dass nur noch eine konforme Ausstrahlung von Videos gewährleistet ist für die Kinder. Ja, genau. Konform, konform, ne? Ganz genau. Tja, Play Store Update, weil wir schon von konform sprechen, ja, es ist gar nicht so konform, meiner Meinung nach. Ein Play Store Update bringt die Suchleiste zurück. Oh nein. Ach, das ist ja echt schlimm. Ich war froh, dass es endlich weg ist, das Ding. Jetzt kommt es wieder zurück. Das darf ja nicht wahr sein. Was ist das? Und zwar also zwischen der Statusleiste oben und den Buttons, Apps, Games, Movies und so weiter, ja, gab es früher so eine Suchleiste. Die ist gewichen und stattdessen ist ein Lupensymbol da. Wenn man da draufklickt, dann kann man ganz normal suchen, wie man es gewohnt ist. Ja, aber das soll jetzt eben verschwinden. Und stattdessen soll eben wieder diese Google Play Searchbox draufstehen. Auf jeden Fall wird damit Platz verloren. Wie viel, kann ich jetzt aus dem Stegreif raus nicht sagen, weil es ja hier die Bilder, die ich sehe, sind für Handys und ich habe ja ein Tablet und nutze das dann in Landscape-Format. Deswegen muss ich erst mal abwarten, aber ein bisschen mehr Platz wird auf jeden Fall verbraucht. Nicht akzeptabel meiner Meinung nach und die Suchleiste über den ganzen Dingern ist so unnötig wie ein Kropf. Die könnte man auch einfach durchs Klicken auf das Suchsymbol, also auf das Lupensymbol, einfach herzaubern, so wie es bisher war. Und dann ist es in Ordnung, ja. Also man rudert quasi jetzt momentan gerade selbst vom Material Design wieder ein bisschen zurück. Ja, das wurde ja damit eingeführt und ich weiß gar nicht, was das soll, ja. Ist das vielleicht so eine heilige Google-Richtlinie? Die Suche muss drin sein. Das ist schon wieder, naja, also, naja. So, dann Galaxy S6 sind offizielle Bilder aufgetaucht, bevor ihr jetzt vor Freude in die Luft geht, ja, diese offiziellen Bilder, naja, sind äußerst vage. Auf jeden Fall ist schon mal davon abzuleiten, dass es nicht aussieht wie das, was ich letztes Mal gesagt habe, wie so ein geklautes iPhone 6. Sondern es sieht eher aus wie so ein altes iPod-Modell. Also nicht das ganz alte, ich glaube die Fourth Generation oder sowas. iPods. So sieht es aus. Von der Seite her. Also schon. Nein, aber immer noch besser als das Bild, was ich vorher gesehen habe. Und da war ich mir ja auch schon sicher, dass es irgendwie eine Fälschung ist. Und das scheint jetzt auch sich zu bestätigen, weil das hier, das sieht ganz anders aus, die Seite, als das Bild von letztes Mal. Und offenbar soll auch Metall verarbeitet werden daran. Ja, das kann man auch deutlich erkennen. Auch da, ja, warten wir mal ab. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Autostart, ja, das ist ein Thema, gerade auch bei mir. Der Metzbike schreibt, ja, der Autostart, die Apps sollten ja schnell starten. Was nützt es mir, wenn ich die App gar nicht brauche? Belegt nur Speicher, richtig schlecht wird mir, wenn ich mir die Receiver anschaue, die beim Starten einer App mit ausgeführt werden. Deshalb nur mit Root und was nicht gebraucht wird, wird deaktiviert. Ja, das mit Root ist so eine Sache, ja, klar. Auf jeden Fall gehe ich da eindeutig, habe ich glaube ich auch in der letzten Woche, im letzten Uncast gesagt. Da kann ich nur zustimmen, das ist eine Frechheit, was hier im Autostart drin steht. Ein prominentes Beispiel übrigens ist ganz aktuell, wo ich vorhin auch schon berichtet habe, ist die Peppel-App. Die hat nämlich einen kleinen Schönheitsfehler. Ich habe das schon gemeldet, dem Support mal sehen, was da passiert. Und zwar, die startet ja auch, was bei der Peppel-App absolut vernünftig ist, beim Hochfahren des Handys. Nun hat das Pipo-Tablet eine Funktion, die den Autostart unterbindet. Leider funktioniert die bei dieser App nicht. Also die App startet trotzdem hoch, obwohl ich ausdrücklich den Start verboten habe von der App. Hintergrund ist nämlich der, startet die App beim Hochbooten des Handys, erkennt diese, und da wird offenbar die Abfrage, das ist nämlich das Problem, die Abfrage jedes Mal neu gemacht, erkennt diese App nicht die Apps, die auf der SD-Karte installiert sind, ja, beim Hochfahren, denn die brauchen meistens noch ein bisschen länger, ja, und dann ist die Chance sehr groß, dass diese Apps noch gar nicht vorhanden sind, wenn Peppel diesen Scan ausführt. Mit dem Resultat, dass zum Beispiel Google Plus bei mir nie aktiv ist. Und wenn ich dann die Peppel App aufrufe, ist Google Plus auch nicht in der Liste der installierten Apps drin. Also muss ich dann die Peppel App zwangsweise stoppen, dann neu starten und dann die Notifications für Google Plus wieder anschalten. Ja, das ist natürlich auch noch mit allen anderen Programmen, die auf der SD-Karte installiert sind, der Fall. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Wenn man den Autostart verhindern kann, wäre das zumindest mal nur ein Klick. Ja, das heißt, man muss einfach warten, bis das Handy komplett hochgefahren ist, dann startet man die Peppel-App manuell und alles funktioniert. Dann muss man nicht das alles nochmal neu auswählen und nochmal beenden und nochmal neu starten, ja, sondern da wird es einfach so gehen. Ja. Also, Autostart ist Mist. Ja, Google und die Podcasts, auch hier schreibt der Matt Spike, ja, Hallo Google, sollte Podcasts besser unterstützen? Wann gibt es endlich Podcasts in Google Play? Ja, also ich denke mal, dass Google sich schon ein bisschen abgewandt hat von dem Podcast. Das war schon mal größer bei Google vorhanden, dieses Thema. Und Google ist ja da schon wieder zurückgegangen davon. Ja, das Google Listen war es, glaube ich, damals. Gab es ja auch, wurde eingestellt. Also ich glaube, mit Podcasts hat Google nicht mehr viel am Hut, ganz klar, weil hier, die sagen Podcast, Hangouts on Air über YouTube, das ist die Zukunft und Podcasts sind ein Relikt der Vergangenheit. Also ist leider offenbar die Denkweise. Ich kann sie aus dem Grund nachvollziehen, weil wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wie viel Podcast-Hörer es allgemein gibt, außer jetzt zum Beispiel noch die Leo Laporte Podcasts, ja. Also wenn man die jetzt in großen Dimensionen sieht, ja, ich meine, das sind schon sehr, sehr viele Hörer. Aber wenn man die jetzt in dem Mainstream aufkommen sieht, dann ist es relativ gering, ja, die Zahl der Podcast-Hörer, selbst die Hörer von dem Twit Network, ja. Wobei die noch einigermaßen, sagen wir mal, die Stange halten für die Podcasts. Aber wenn man sich da mal anschaut, was so auf YouTube die einzelnen Hangouts on Air teilweise haben von manchen Firmen, tja, für Views, da muss man dann schon sagen, klar. Ja. Auch ich habe immer mal wieder überlegt, wie das aussieht mit den Podcasts und Hangouts on Air. Aber das Problem ist natürlich auch in Europa rechtliche Sachen und ich denke, dass es immer noch einfacher ist, hier das sequenziell abzurufen, statt jetzt auf YouTube darum zu wurschteln. Aber möglicherweise bin ich schon bald mit dieser Auffassung recht alleine. Ja. Aber nun ja, gut. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt dann. Aber ich denke nicht, dass Google hier nochmal auf die Podcasts irgendwie, ja, dass sie groß was damit machen. Ja, dann noch was zur Displaygröße, da schreibt ebenfalls der Matt Spike. Displaygröße für mich ist die Grenze 5 Zoll, alles darüber finde ich zu groß, ist halt bei jedem unterschiedlich. Ganz klar ist es unterschiedlich, auf jeden Fall. Also bei mir ist es halt ja so, dass also ab 5 Zoll erstmal anfängt. Alles, was drunter ist, ist absolut indiskutabel, kommt gar nicht in die Tüte. nur größer als 5 Zoll darf es sein. Ja, und man sieht ja auch, dass beim Mainstream jetzt mittlerweile 5 bis 5,5 Zoll absolut angekommen ist. Ja, weil viele große, meistverkaufte Handys eben diese Größe haben. Und das hat auch mit den Inhalten zu tun, ja, die dann eben konsumiert werden. Da kann eigentlich das Display gar nicht groß genug sein. Ja. Gut, App der Woche habe ich noch was zum Schluss. Pocket Yoga. Ja, ein Guide für Yoga-Übungen. Tja, tatsächlich, ich bin ja der Meinung, dass man sich ruhig auch mal ein bisschen bewegen kann. Ja. Und deswegen kann man hier diese App ja mal in Betracht ziehen. Ja, und da gibt es dann eben verschiedene Übungen in verschiedenen Umgebungen, die man auswählen kann, zum Beispiel Ozean oder Wüste, ja, oder auch Office ist damit drin, entsprechend nach der Schwierigkeit auch dann einstellbar, so dass man zum Beispiel schnell mal eine Übung, schnell mal ein paar Übungen im Büro machen kann, ja, jedenfalls manche können das machen, die dann eben nicht so extrem sind, diese Übungen, aber dann die fortgeschrittenen Übungen, da sollte man vielleicht dann doch schon ja eine richtige Yogamatte haben oder irgendwie eine Unterlage, schon tut es so richtig weh. Also manche Positionen hier weiß ich genau, die werde ich so nicht hinkriegen. Aber dennoch, man kann ja diese Schwierigkeitseinstellung frei wählen. Deswegen auch dann ohne jetzt Frust hier diese Übungen dann machen. Ja. Sie sind sehr umfangreich auch, diese Datenbank an Übungen da. Und man kann auch Musik abspielen lassen von der Musikbibliothek, von Play Music, während man diese Übung macht. Ich empfehle allerdings ganz dringend etwas Sanftes, Ruhiges, vielleicht Geräusche, also Ambient, ja, zu nutzen, wenn ihr das macht mit einem, was weiß ich, mit irgendeinem Hardcore-Teil, dann passt es wohl nicht so gut und ich glaube, dann wird es auch nicht entspannend werden. Ja, es wird alles aufgezeichnet an Übungen, die man macht, so dass man dann auch feststellen kann, wo man hier Verbesserungen machen kann. Ja, eine kleine Schwierigkeit hat das Ganze, nämlich, dass die Anzeige auf dem Display nur schwer während den Übungen zu sehen ist. Ja. Selbst mit dem großen Tablet hier mit 8,9 Zoll muss ich sagen, muss man eher hören, was man für Anweisungen kriegt, denn oftmals kann man gar nicht auf das Handy gucken oder auf das Tablet schauen. Ja. Am Anfang, wenn man die Übung noch gar nicht kennt, ist es allerdings wirklich ein Problem. Deswegen empfehle ich, das Handy auch auf den Boden zu legen, ja, und da dann eben zu schauen von da aus, weil man oftmals mit den Übungen mit dem Kopf nach unten Richtung Boden ist. Ja, und vielleicht ist das noch die beste Stelle, wo man dann das Gerät hinlegen kann. Ja, das Ganze gibt's für 2,26 € und ich finde es ganz gut, hier diese entspannenden Übungen, Yoga, und wie gesagt, es sind auch ganz einfache Übungen mit dabei, muss also keiner jetzt Panik kriegen. Hier diese eine Screenshot, wo da auf Google Play ist, da kriegt man Angst, ja. Aber bitte, da gibt's noch andere, leichtere Sachen, ja. Also Bird of Paradise, das ist schon was, wo man sagen muss, wow, also wenn man das hinkriegt, dann ist das schon mal gar nicht schlecht. Gut, damit sind wir am Ende vom Not-Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, nur her damit. Ja, Google Plus Uncast oben eingeben, dann kriegt ihr die Uncast-Community auch gezeigt. Oder schreibt mir eine Mail. rio@thenetcast.com und die ganzen Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Gründe steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! world.